Kundgabe 6149. Empfangen durch Bertha Dudde am 30.12.1954. Geduldiges Kreuztragen. Einem jeden Menschen wird das Kreuz auferlegt, das ihm zum Ausreifen seiner Seele verhilft. Ich aber will es wahrlich nicht, dass es euch allzu schwer drückt. Doch die Last entspricht eurem freien Willen. Ihr könnet sie euch selbst schwerer oder leichter machen, so wie ihr in meinen Willen eingeht oder euch ihm widersetzet. So wie ihr euer Kreuz geduldig traget, wird euch seine Last stets geringer dünken. Bäumet ihr euch aber dagegen auf, so wird sie euch desto schwerer drücken. Ein Kreuzgang auf Erden ist für eure Seele nötig so lange, bis ihr Liebe wille, sie kein Leid mehr empfinden lässet, bis sie auch dankbar ist für das kleine Kreuzlein, das zu tragen ich ihr auferlegt habe und das sie auch als meine Sendung erkennt, weshalb sie es geduldig und klaglos trägt. Denket daran, dass ich um alles weiß, was euch drückt, und dass ich auch weiß, was für euch zum Ausreifen eurer Seele tauglich ist. Und nehmet ergeben auf euch, was noch über euch kommt und darum über euch kommen muss, weil es dem Ende zugeht, weil eurer Seele nur noch kurze Zeit bleibt zu eurer Vollendung. Traget ergeben euer Kreuz, denn es ist ein sicherer Weg zur Höhe, und eure Last könnet ihr selbst euch verringern, wenn ihr in innigem Gebet euch dem Kreuzträger Jesus anvertraut und ihn bittet um Beistand. Was ich über euch kommen lasse, ist nicht so schwer, dass ihr darunter zusammenbrechet. Denn ich lege keinem mehr auf, als er ertragen kann. Aber ob er es ertragen will, das entscheidet, wie schwer ihm sein Kreuz dünkt. Das Ende ist nahe, und das bedeutet, dass eines jeden Menschen Leben beendet wird, so der letzte Tag gekommen ist. Viele aber stehen noch sehr weit zurück in ihrer Seelenreife, und doch können sie auch noch in kurzer Zeit zur Vollendung gelangen, wenn es ihnen nur ernst darum ist. Ihre Seelen können noch geläutert werden durch Leid und Not, und allen wird diese Möglichkeit gegeben, wo nur eine geringe Aussicht besteht, dass sie Erfolg einträgt. Und deren Schicksal nehme ich in meine Hand. Und ich führe sie durch Leid und Kummer hindurch zum Ziel, so wie sie sich nur führen lassen, so wie sie keinen Widerstand leisten, also sich aufbäumen gegen ihr Geschick und sich nur noch weiter von mir entfernen. Traget alle euer Kreuz in Geduld, denn es ist nur ein Mittel, das meine Liebe anwendet, um euch zu helfen, um euch zu bewahren vor dem Tode, um euch das Leben schenken zu können. Nehmet alles als aus meiner Hand stammend dankbar entgegen. Denn es geschieht nichts ohne meinen Willen, ohne meine Zulassung. Und alles, was über euch kommt, soll euch nur hinführen zu dem, der euch auch helfen kann. Alles soll euch zu mir führen, der ich euer Vater bin, von Ewigkeit und auch als Vater meinen Kindern helfen werde in jeder Not. Amen.